Der Hund aus Fabeln und Erzählungen von Christian Fürchtegott Gellert, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Der Hund. Phylax, der so manche Nacht Haus und Hof getreu bewacht und oft ganzen Diebesbanden durch sein Bellen widerstanden. Phylax, dem Lips Tullian, der doch gut zu stehlen wußte, selber zweimal weichen mußte, diesen fiel ein Fieber an. Alle Nachbarn gaben Rat, Krümmholzöl und Mithridat, mußte sich der Hund bequemen, wider Willen einzunehmen, selbst des Nachbar Gastwirts Müh, der vor dem im fremden Landen, als ein Doktor ausgestanden, war vergebens bei dem Vieh. Kaum erscholl die schlimme Post, als von ihrer Mittagskost alle Brüder und Bekannten Phylax zu besuchen rannten. Pantalon, sein bester Freund, legt ihm an dem heißen Munde. O, erseufzt er, bittere Stunde! O, wer hätte das gemeint? Ach, rief Phylax, Pantalon, ist's nicht wahr, ich sterbe schon? Hätt ich nur nichts eingenommen, wär ich wohl davon gekommen. Sterb ich, Ärmster, so geschwind, o, so kannst du sicher schreien, daß die vielen Arzneien meines Todes Quelle sind. Wie zufrieden schlief ich ein, sollt ich nur so manches Bein, daß ich mir verscharren müssen, vor dem Tode noch genießen. Dieses macht mich kummervoll, daß ich diesen Schatz vergessen, nicht vor meinem Ende fressen, auch nicht mit mir nehmen soll. Liebst du mich und bist du treu? O, so hole sie herbei. Eines wirst du bei den Linden an dem Gartentore finden. Eines, lieber Pantalon, habe ich nur noch gestern Morgen in dem Winterreis verborgen, aber friß mir nichts davon. Pantalon war fortgerannt, brachte treulich, was er fand. Phylax roch, bei schwachem Mute, noch den Dunst von seinem Gute. Endlich, da sein Auge bricht, spricht er, lass mir alles liegen. Sterb ich, so sollst du es kriegen, aber Bruder er nicht. Sollt ich nur so glücklich sein und das schöne Schinkenbein, das ich, doch ich mag's nicht sagen, wo ich dieses hingetragen. Werd ich wiederum gesund, will ich dir bei meinem Leben auch die beste Hälfte geben, ja du sollst. Hier starb der Hund. Der Geizhals bleibt im Tode karg. Zween Blicke wirft er auf den Sarg, und tausend wirft er mit Entsetzen nach den mit Angst verwahrten Schätzen. O schwere Last der Eitelkeit, um schlecht zu leben, schwer zu sterben, sucht man sich Güter zu erwerben, verdient ein solches Glück wohl Neid? Ende von Der Hund.